Im Krieg am Persischen Golf setzen beide Seiten weiterhin auch Mittel der psychologischen Kriegsführung und der Desinformation ein. Die militärisch und politisch Verantwortlichen der Alliierten an ihrer Spitze, der Chef des Generalstabes in Washington, Paul, und US-Verteidigungsminister Cheney, sprechen weiterhin von großen Fortschritten bei ihren Offensiven gegen den Irak. Die irakische Luftwaffe sei nicht mehr einsatzfähig. Hingegen tönt es aus Bagdad, dass sich die Leichen von alliierten Soldaten in Saudi-Arabien zu Tausenden stapeln. Informationen und Berichte aus dem Golfkrieg sind nach wie vor zensiert, ebenso die Bilder im Fernsehen und die Fotos in den Zeitungen. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident und designierte SPD-Vorsitzende Björn Engholm hat die Zensur heute im Deutschlandfunk scharf kritisiert. Auch die Politiker in der Bundesrepublik hätten wegen der Zensur keine Möglichkeit, den Kriegsverlauf richtig einzuschätzen. Im Übrigen, so Engholm im Interview der Woche des DLF, bestehe die Gefahr, dass man sich an die Zensur gewöhne und auch in Zukunft anwende. Das dürfe jedoch nicht geschehen. Engholm forderte Bundesregierung und SPD zu Protesten gegen die Zensur auf. Der Krieg am Persischen Golf, er steht heute wieder am Beginn unserer Informationen am Abend. Die weiteren Themen: die Weigerung des sowjetischen Piloten eines Frachtflugzeuges, deutsche Raketen in die Türkei zu fliegen. Die Litauer haben sich zur Unabhängigkeit ihrer Republik bekannt, Lettlands Außenminister Jurkans auf einer Reise durch Westeuropa. Die Diskussion in Deutschland über die Finanzierung der Einheit und, wie jeden Sonntag, die Kolumne. Heute Dietrich Schwarzkopf über einen möglichen Türkei-Einsatz und die Zahl der Kriegsdienstverweigerer. Mit einer Pressekonferenz verabschiedete sich heute US-Verteidigungsminister Richard Cheney aus Saudi-Arabien. Dort hat er gemeinsam mit Stabschef Paul die alliierten Truppen besucht. Jetzt sind die Spekulationen dichter geworden, dass der Bodenkrieg an der Grenze zu Kuwait in den nächsten Tagen begonnen wird. Marcel Pott über die aktuelle Lage im Golfkrieg. Das irakische Regime verlangt von seinen wenigen Freunden unter den arabischen Regierungen, dass sie endgültig Farbe bekennen und die diplomatischen Beziehungen zu den USA und den anderen Staaten der anti-irakischen Allianz abbrechen. Dies hat der stellvertretende irakische Premierminister Sadun Hamadi heute in Amman vor der internationalen Presse deutlich gemacht und darüber hinaus gefordert, dass vor allem Jordanien sich offiziell von den Resolutionen des UN-Sicherheitsrates bezüglich der Kuwait-Frage distanziert. Der Abgesandte von Saddam Hussein war am Samstag von Teheran kommend in Jordanien eingetroffen, um mit König Hussein den Golfkonflikt zu erörtern. Der irakische Regierungsvertreter ließ während der Pressekonferenz hier in Amman mit keinem Wort erkennen, dass Bagdad über einen Rückzug aus Kuwait nachdenkt und bekräftigte stattdessen den Siegeswillen der irakischen Streitkräfte, die die Aggression der USA letztendlich zurückschlagen würden. Sadun Hamadi äußerte sich nicht zum Inhalt der Botschaft, die er im Auftrag von Saddam Hussein in Teheran überbracht hat. Er sagte lediglich, man habe dem Iran erklärt, dass Kuwait gegenwärtig nicht das Kernproblem sei, sondern die imperialistisch-zionistische Aggression gegen den Irak, die auf die Zerstörung des Zweistromlandes gerichtet sei. Der iranische Präsident Rafsanjani hatte sich kürzlich als Vermittler zwischen den USA und dem Irak zur Herbeiführung eines Waffenstillstandes im Golfkrieg angeboten, vorausgesetzt, Saddam Hussein erkläre vorab seine Bereitschaft, Kuwait zu räumen. Der Auftritt des stellvertretenden irakischen Premierministers in Amman hinterlässt nicht den Eindruck, dass Saddam Hussein inzwischen in der Kuwait-Frage kompromissbereiter geworden sein könnte. Die Pressekonferenz des irakischen Regierungsmitglieds hatte offenbar unter anderem den Zweck, ein Forum zu schaffen, um die arabischen Massen anzusprechen. Denn es sind die Massen, über die Saddam Hussein immer noch hofft, die arabischen Partner aus der anti-irakischen Koalition herausbrechen zu können, um den Krieg, wenn nicht militärisch, dann doch politisch zu gewinnen. In Moskau ist die sowjetische Führung wegen des Golfkrieges unruhig geworden. Präsident Michail Gorbatschow schickte den Nahostexperten Jewgeni Primakow als persönlichen Vertreter nach Bagdad, um einen neuen Vermittlungsversuch zu unternehmen. Die Friedensinitiative des iranischen Präsidenten Rafsanjani ist, wie wir eben gehört haben, gescheitert. Weitere Einzelheiten nun von Ali Sadrissadeh. Nach der Abreise Sadun Hamadis, der außenpolitische Berater Saddam Husseins aus Teheran, tagte der Nationale Sicherheitsrat Irans, in dem alle Fraktionen der Führung der Islamischen Republik vertreten sind. In einer offiziellen Erklärung des Rates hieß es, der Staatspräsident Rafsanjani werde gebeten, seine Vermittlungsaktivitäten fortzusetzen. Mit anderen Worten, Sadun Hamadi habe die unbeugsame Haltung Saddam Hussein nach Teheran gebracht. Damit ist die Vermittlungsversuche Rafsanjanis gescheitert. Dabei war und ist der Iran aufgrund seiner besonderen Situation das einzige Land, das sich als Vermittler eignete. Teheran hat stillschweigend hingenommen, dass eine große Zahl, man spricht jetzt von 134 irakische Flugzeuge, im Iran in Sicherheit gebracht werden könnten. Außerdem hat die Islamische Republik dafür gesorgt, dass eine zweite große Medikamentenlieferung heute bereits über die Grenze nach Irak gebracht wurde. Von privaten Nahrungsmitteltransporten ganz zu schweigen. Wenn die Alliierten zeitweise an iranische Neutralität zweifelten, dürfte Bashar mit dieser Art der Unparteilichkeit Irans höchst zufrieden sein. Und wenn der Iran Saddam Hussein nicht zum Einlenken zwingen kann, dann kann niemand mehr, wahrscheinlich auch Gorbatschow nicht, von Pakistan, das Truppen in Saudi-Arabien hat, ganz zu schweigen. Denn Bagdad hat heute ausdrücklich erklärt, nur diejenigen Länder kommen als Vermittler in Frage, die ganz neutral sind. Rafsanjani hat nun seine Pläne dem iranischen Außenminister Ali Akbar Velayati gegeben, der von übermorgen an in Belgrad an einer Konferenz der blockfreien Staaten zur Golfkrise teilnimmt. Zu berichten ist auch heute über den Golfkrieg und auch heute können wir nicht mehr an Informationen liefern, als die Zensoren der kriegsführenden Parteien zur Berichterstattung freigeben. Dies vorausgeschickt die Nachricht, George Bush, der amerikanische Präsident, wird alsbald entscheiden, ob und wann die alliierten Truppen Mann gegen Mann und Panzer gegen Panzer den Krieg in der Wüste gegen die Iraker in Kuwait beginnen werden. Der amerikanische Verteidigungsminister Richard Cheney und der oberste Kommandeur Colin Powell hatten sich dieser Tage in Saudi-Arabien sachkundig gemacht. Heute sind sie nach Washington zurückgeflogen und am Abend haben beide ihren Präsidenten im Weißen Haus aufgesucht. Hören wir, was die beiden in Washington zu berichten hatten. Hören wir, was Präsident Bush für folgende Konsequenzen daraus zog. Aus Washington, Marianne Theil. Es bleibt nach wie vor ungewiss, wann, ja selbst ob überhaupt die USA und ihre Verbündeten eine Landoffensive zur Vertreibung des Irak aus dem besetzten Kuwait beginnen. Eine Entscheidung über eine neue Phase des Krieges will sich Präsident Bush selber vorbehalten, ganz persönlich. Bush sagte nach seinem Treffen mit Verteidigungsminister Cheney und US-Generalstabschef Colin Powell, die Luftangriffe gegen den Irak sollten noch eine Weile fortgesetzt werden, sie seien sehr effektiv. The air campaign has been very, very effective, and it will continue for a while. We're not talking about dates for further adding to the air campaign, put it that way. Bush vermied also sogar das Wort Landkampf. Er sprach nur von einer Ausweitung der Luftangriffe. Er betonte mehrfach, er sei zufrieden mit dem Kriegsverlauf. Er sagte mehrfach, wir sind auf dem richtigen Weg. Er wolle sich ein Datum für einen Bodenkampf von niemandem vorschreiben lassen. Er behalte sich vor, wann die nächste Phase des Krieges beginne. Für ihn sei dabei die Sicherheit der amerikanischen Truppen maßgebend. Er versicherte den Amerikanern, dieser Krieg solle ein High-Tech-Krieg sein, bei dem die Zivilbevölkerung nicht getroffen werden solle. Die Zahl der Opfer auf amerikanischer Seite sei bisher niedrig. This war is being fought with high technology. There is no targeting of civilians. It has gone far better in terms of casualties than I'd hoped, though we mourn the loss of every single member of our armed forces and of the coalition forces, of course. Bush hatte 90 Minuten lang mit Cheney und Powell nach deren Rückkehr aus Saudi-Arabien konferiert. Nach deren ersten Äußerungen war bereits erwartet worden, dass sie Bush eine Verschiebung des Landkrieges empfehlen würden. Nicht bestätigt wurden Berichte, dass Militärs in Saudi-Arabien auf eine Verschiebung um mindestens 4 Wochen drängen. Über die weitere Strategie im Golfkrieg wird Bush auch mit Vertretern der Alliierten beraten. Am Dienstag werden der neue französische Verteidigungsminister Jox und sein britischer Kollege King in Washington erwartet. Marianne Theil war das aus Washington. Wenig Tröstliches unterdessen aus der Kriegsregion am Golf. Die Bomben hageln weiterhin im Irak und in Kuwait. Doch Saddam Hussein lässt scheinbar unbeeindruckt Durchhalteparolen verbreiten. Kampf bis zum Endsieg ist für ihn angesagt, koste es, was es wolle. Zur Lage in der Region Marcel Pott. Das irakische Regime hat am Montag bekräftigt, es werde niemals einen Waffenstillstand im Krieg gegen die multinationalen Streitkräfte schließen, es sei denn nach einem totalen Sieg. In einem von Radio Bagdad übertragenen Kommentar an die arabischen Völker hieß es weiter, O Araber, hier spricht euer Irak, ein starker und selbstbewusster Irak, strömt auf die Straßen der Revolution. Dies ist eure historische Chance, die feigen und verräterischen Führer Arabiens davonzujagen. Bereits am Wochenende hatten die irakischen Staatsmedien verkündet, die Entscheidung, den Feind bis zum Endsieg zu bekämpfen, sei unwiderruflich. Diese kompromisslosen Äußerungen aus Bagdad, einschließlich der jüngsten Rede von Saddam Hussein, lassen kaum erwarten, dass die Initiative des iranischen Staatspräsidenten Rafsanjani, eine Waffenruhe herbeizuführen, viel Aussicht auf Erfolg hat. Ähnliches muss wohl auch für den neuesten sowjetischen Versuch gelten, den irakischen Herrscher zu Schritten zu bewegen, die eine Feuereinstellung bewirken könnten. In beiden Fällen nämlich wäre die Voraussetzung für ein Gelingen dieser Bemühungen die Bereitschaft von Saddam Hussein, die kuwaitische Beute als Preis für den Frieden nun doch wieder herauszugeben. Saddam Hussein scheint entschlossen, das irakische Volk bis zum bitteren Ende einem vernichtenden Krieg auszusetzen, da er den einmal beschrittenen Weg fortsetzen will. Es ist unüberhörbar, dass Saddam weiterhin hofft, die arabischen Massen aufwiegeln zu können, um auf diese Weise die arabischen Länder in der anti-irakischen Koalition zu einer Revision ihrer Haltung im Golfkrieg zu zwingen. Unterdessen hat der iranische Präsident Rafsanjani das Regime in Bagdad als despotisch abqualifiziert. Während einer Massenkundgebung auf dem Freiheitsplatz in Teheran jubelten dem iranischen Staatschef eine 500.000 Menschen zu und stützten durch ihre Sprechchöre die Politik seiner Regierung im Golfkonflikt. Rafsanjani, der seit Beginn der Krise im vergangenen Jahr einen neutralen Kurs steuert, nutzte die Feierlichkeiten zum 12. Jahrestag der Islamischen Revolution, um die Zustimmung der Massen für seine pragmatisch ausgerichtete, zukunftsorientierte Linie zu demonstrieren. Die Weltöffentlichkeit hat immer den Atem angehalten, wenn irakische Raketen nach Israel flogen, wenn sie in oder bei Tel Aviv einschlugen. Man sah die Leidensfähigkeit der Israelis schon überfordert. Kaum jemanden hätte es überrascht, wenn Israel Auge um Auge geantwortet hätte. Heute Abend nun wieder Raketenalarm in Israel. Peter Philipp, das Dutzend ist nun schon voll. Wie reagiert man darauf? Man reagiert darauf genauso wie in den letzten Wochen, nämlich nicht direkt. Heute Abend allerdings gab es auch keinen direkten Anlass dazu. Der erste Raketenalarm, der schon in den frühen Abendstunden kam, der erwies sich als Alarm für eine Skat-Rakete, die irgendwo einschlug, ohne Sachschaden anzurichten oder ohne Leute zu verletzen. Und dann überraschenderweise zwei Stunden später etwa ein zweiter Alarm. Wieder musste die ganze Bevölkerung in das abgedichtete Zimmer ziehen, wieder die Gasmasken aufsetzen und dann wenige Minuten später die Entwarnung. Diesmal habe überhaupt keine Rakete Israel erreicht. Man sei vorgewarnt worden, dass eine Rakete gestartet sei, aber wenige Minuten später stand dann fest, dieser zweite Alarm sei ausgelöst worden durch eine Rakete, die in Richtung Saudi-Arabien geschossen worden sei und die sei dort von Patriot abgeschossen worden. Das zeigt einmal, wie genau und wie klar die Vorwarneinrichtungen sind, die Israel hier vorwarnen, wenn eine Rakete im Westirak aufsteigt, dann wird hier sofort Alarm ausgelöst, selbst wenn diese Rakete letztlich gegen Saudi-Arabien geschossen wird. Zum Zweiten zeigt es aber auch, dass Israel hier mit einiger Fassung hinnimmt, was sich dort ereignet. Die Israelis haben gerade in den letzten Tagen demonstriert bekommen, dass die alliierten Luftwaffen im Westirak sehr deutlich und sehr genau bombardieren. Man hatte wiederholt, gestern zum Beispiel hatte man drei Raketen, die abschussbereit waren in Richtung Israel, dort zerstört und ebenso am heutigen Tage sind auch einige Raketen zerstört worden, aber offensichtlich eben nicht alle. Aber man weiß in Israel, dass man es selbst gar nicht besser tun könnte, als es die Alliierten dort tun. Man weiß genau, dass im Augenblick der beste Schutz ist, dass Tag für Tag, fast Stunde für Stunde, die alliierten Luftwaffen im Westirak dieses Gebiet bombardieren und angreifen, aus dem Raketen nach Israel geschossen werden. Wenn es dennoch zu Angriffen kommt, dann ist das einfach eine Sache, mit der man im Augenblick leben muss. Man weiß in Israel, dass man selbst nur dann eingreifen würde und eingreifen könnte, wenn man wirklich irgendeine Gewähr hätte, dass man damit die Raketengefahr ein für alle Mal beseitigen könnte. Aber eine solche Situation ist nicht gegeben. Deswegen hält sich Israel weiter zurück. Ministerpräsident Shamir hat das selbst am Wochenende so dargestellt. Er sagte, wenn wir eine Gelegenheit sähen, einzugreifen, wo wir besser als die anderen handeln können, dann werden wir es tun. Er ließ damit offen, aber so haben das alle verstanden, solange die anderen so bombardieren und so angreifen und so handeln, wie sie es bisher getan haben, solange wird Israel weiter stillhalten. Peter Philipp aus Jerusalem. Die sowjetische Regierung verfolgt den Verlauf des Krieges am Golf, je länger er dauert, mit immer größerem Unbehagen. In Moskau sorgt man sich, die Alliierten könnten gegen den Irak mehr anrichten, als das Mandat der Vereinten Nationen gutheißt, zum Herstellen des Status quo in der Region. Nun hat Moskau Sonderbotschafter Primakow nach Bagdad entsandt. Er soll mit dazu beitragen, dass der Krieg nicht total wird am Golf. Mehr zu seiner Mission von Eduard Neumeier. Sowjetische Stellungnahmen zur Golfkrise sind gesteigerter Aufmerksamkeit sicher, seit es Anlass gibt, in der sowjetischen Gesamtpolitik scharfe Korrekturen zu notieren. So zog auch Alexander Zatsochow heute viele Auslandskorrespondenten und sowjetische Journalisten zu seiner Pressekonferenz im Gebäude des obersten Sowjets. Dies tat weniger der Umstand, dass Zatsochow Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten ist, als dass er Mitglied des Politbüros der KPDSU ist. Und seit die Partei sich wieder energisch auf die politische Szene drängt und es ihr zu gelingen scheint, sogar vom obersten Perestroika-Politiker Gorbatschow orthodoxe Bekenntnisse zu erhalten, verspricht sich manche von Parteiäußerungen Aufschlüsse über die amtliche sowjetische Politik. Wenn wieder gilt, dass der Wille der Partei entscheidet, dann kann der Westen, kann erst recht Washington unbesorgt sein. Der Austritt aus der Anti-Irak-Koalition steht nicht bevor. Zatsochow hat, wie bereits Präsident Gorbatschow am Samstag, keinen Zweifel daran gelassen, dass die Sowjetunion weiterhin an der Entscheidung des UN-Sicherheitsrates festhält und dass der Irak Kuwait räumen müsse. Eine gewisse Modifizierung aber ist deutlich geworden. Moskau, das zu Beginn des Krieges klar gesagt hatte, dass sich der Aggressor, also Irak, bedingungslos aus Kuwait zurückziehen müsse, will sich unter dem Eindruck des Krieges jetzt mit einer Erklärung des Irak in diese Richtung begnügen. Damit aber begäbe sich Moskau in einen gewissen Gegensatz zu Washington, das den Abzug aus Kuwait zur Bedingung des Kriegsendes macht. Doch da klar ist, dass ein morgen beginnender Abzug der irakischen Armee gewiss nicht durch amerikanische Bomben behindert würde, erscheint diese Differenz als nicht so gravierend. Zatsochow hat indes für das Verhältnis zu den USA wichtigere Worte gefunden. Er hat den USA bestätigt, dass bei aller Besorgnis über die Entwicklung des Konfliktes sich deren Handlungen noch im Rahmen der UN-Resolution bewegten. Was Moskau gerne hätte, aber in erster Linie ein irakisches Problem ist, wäre der Verzicht der kriegführenden Parteien auf den Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Deren Verwendung mit ihren unberechenbaren Wirkungen fürchtet Moskau, dessen eigene Grenzen nur wenige hundert Kilometer von Irak entfernt verlaufen. Auch die Folgen für die Umwelt machen Moskau besorgt. Zufrieden äußerte sich das Politbüro-Mitglied über die positive amerikanische Reaktion auf die Entscheidung Moskaus, den Präsidentenvertrauten Jewgeni Primakow nach Bagdad zu entsenden, der dort heute eingetroffen ist. Illusionen über einen Erfolg macht man sich in Moskau aber nicht. Zatsochow machte den niedrigen Erwartungsgrad deutlich, als er sagte, unsere Bemühungen hätten mehr Erfolg, wenn die irakische Führung eine Möglichkeit fände, ihre Position zum Abzug ihrer Truppen klarzumachen. Diese Erklärung, so Zatsochow weiter, eröffnete dann den Weg zu einer dynamischen Entwicklung der politisch-diplomatischen Anstrengungen für einen Frieden im Nahen Osten. Auch für die Zeiten nach dem Kriege, so sagte Zatsochow, sei das enge Einvernehmen mit der Anti-Irak-Koalition, vor allem aber mit Washington, von besonderer Bedeutung. Schon aus diesem Grunde ist es ausgeschlossen, dass Moskau sich von der Koalition gegen Irak entfernt. Westliche Geheimdienste haben nach einem Bericht der französischen Tageszeitung Libération seit Sonntag Unterhaltungen in Russisch auf irakischen Sprechfunkkanälen abgehört. Dies könne möglicherweise auf eine versteckte sowjetische Militärhilfe für Bagdad schließen lassen, heißt es in dem in Paris erscheinenden Blatt. Der Inhalt der ausgetauschten Informationen und die benutzten Frequenzen deuteten darauf hin, dass es sich um Offiziere handle, die sowohl in höheren Rängen als auch auf Bataillonsebene tätig seien. Offiziell hat Moskau sämtliche Militärberater aus dem Irak abgezogen. In der ABC und Selbstschutzschule der Bundeswehr in Sonthofen ist am Vormittag eine Gruppe von 33 israelischen Soldaten eingetroffen. Noch heute soll mit ihrer dreiwöchigen Ausbildung am deutschen Gasspürpanzer Fuchs begonnen werden. Seit dem Wochenende wissen wir, die Ruhe in Israel war eine trügerische. Es gibt neue Raketenangriffe. Allein in der vergangenen Nacht gleich 2. Damit ist Israel insgesamt 13 Mal von irakischen Raketen angegriffen worden. Die Bilanz der letzten Nacht, mindestens 4 Menschen wurden verletzt. Am Telefon in Jerusalem der Kollege Peter Philipp. Herr Philipp, ist das die Bilanz, die auch heute Mittag noch Bestand hat? Ja, die Zahl der Verletzten liegt etwas höher, sie liegt bei 8, aber das ist nicht besonders nennenswert, weil es sich um leichte Verletzungen handelt. Beim zweiten Raketenangriff, der in den frühen Morgenstunden kam, handelte es sich wieder um eine Rakete, die dann in einem bewohnten Gebiet niederging, im Gegensatz zur ersten. Die erste ging in einem nicht bewohnten Gebiet nieder, wo sie keinen Schaden anrichtete und auch keine Menschen verletzte. Die zweite aber richtete einigen beträchtlichen Sachschaden an und verletzte, wie gesagt, 8 Personen, und die Israelis haben damit sehr deutlich zu spüren bekommen, dass die Gefahr weiterer Raketenangriffe bei weitem nicht gebannt ist und dass man auch sich nicht darauf verlassen kann, dass die Raketenangriffe einmal am Abend kommen, so wie man das bisher erlebt hatte. Gestern gab es 3-mal Alarm. Der 3. Alarm zwischen den beiden Raketenangriffen galt allerdings einer Rakete, die auch im Westirak abgeschossen wurde, dann aber in Richtung Riad flog und dort niederging, wo sie auch eine Person verletzte. Nach jedem Raketenangriff stellt sich ja dieselbe Frage: Wie lange werden die Israelis noch Geduld haben? Der Verteidigungsminister ist ja gerade in Washington. Da heißt es, dass man wohl weiterhin Geduld haben werde und nichts ohne Absprache mit den USA tun werde. Aber in Israel selbst hört sich das wohl etwas anders an. Nicht unbedingt. Ich glaube, man hat sich doch weitgehend auf die Formel geeinigt, die auch Verteidigungsminister Ahrens vor seinem Rückflug nach Israel bekannt gab. Er sagte, man werde reagieren, aber erst dann, wenn man wirklich wisse, wo man am besten hier sich eingreifen könne. Und jedes israelische Eingreifen müsse gründlichst mit den Amerikanern koordiniert werden. Es gab Spekulationen, dass er bei seinem 24-stündigen Besuch in Washington genau diese Koordination vornehmen werde. Mit Sicherheit hat er auch damit mit den Amerikanern darüber gesprochen, aber ich glaube eigentlich nicht, dass die Koordination für ein israelisches Eingreifen derart vorgenommen wird, dass der Verteidigungsminister nach Washington reisen muss. Da gibt es andere Kanäle, und ich nehme an, dass man deswegen bei der alten Politik beharren bleiben wird, nämlich den alliierten Luftwaffen erst einmal die Arbeit zu überlassen, die viel massiver, viel intensiver, viel häufiger und mit viel mehr Kraft jene Gegenden bombardieren können, aus denen die Raketen abgeschossen werden. Wenn es selbst diesen Luftwaffen nicht gelingt, die Gefahr, oder nicht gelungen ist, in den letzten Wochen des Krieges diese Gefahr zu bannen, dann wird auch mit Sicherheit die israelische Luftwaffe nicht in der Lage sein, irgendein Wundermittel gegen die Raketen anzuwenden. Und den Israelis bleibt deswegen wohl nichts anderes übrig, als weiter abzuwarten und weiter die Gefahr in Kauf zu nehmen, mit Raketen getroffen zu werden. Nur je länger die Liste wird der Angriffe, desto größer wird auch die Frustration, desto größer wird wahrscheinlich dann bei einem sicher irgendwann einmal kommenden Gegenschlag auch die Wut und die Entschlossenheit, ganz scharf und ganz hart zurückzuschlagen. Die Frage ist ja auch, inwieweit die Regierung für ihren bisherigen Kurs Rückhalt in der Bevölkerung hat und wie lange noch. Die Bevölkerung akzeptiert diese Position, weil sie eben auch einsieht, dass man im Grunde es nicht besser machen könnte, vermutlich nur schlechter machen könnte als die alliierten Luftwaffen, die eben diese Angriffe dort fliegen. Die einzige Alternative, die es gäbe, aber das sind Sandkastenspiele natürlich, die einzige Alternative wäre eine Bodenoperation in dieser Gegend, wo man dann versuchen könnte, die Raketenbasen zu erobern und zu zerstören. Aber wie könnten Bodentruppen dorthin gelangen in einer solchen Anzahl, damit sie dort operieren können? Das sind wirklich Sandkastenspiele. Alle sind sich eigentlich einig, dass Angriffe auf die Raketenbasen nur aus der Luft vorgenommen werden können und dass solche Angriffe von den alliierten Luftwaffen besser durchgeführt werden können als von den Israelis. Peter Philipp war das aus Jerusalem. Ein herrlicher Tag für Bombenangriffe, sagte ein amerikanischer Offizier beim Anblick des strahlend blauen Himmels über der Wüste. US-Verteidigungsminister Cheney schrieb bei seinem Frontbesuch auf eine Bombe für Saddam in Liebe. Der verheißt wie einst Adolf seinem Volk den Endsieg und PLO-Chef Arafat droht denen mit irakischem Blut befleckten mit Tod. Der Krieg am Golf wird immer brutaler. Die EG demonstriert Hilflosigkeit auch in der Krise im Baltikum. Und Wirtschaftsminister Möllemann gesteht ein, die Katastrophe in Ostdeutschland ist größer als erwartet. 113 Korrespondenten in Saudi-Arabien sind in sogenannten Pools zusammengefasst. Das Pentagon alleine entscheidet, was die Journalisten sehen und über was sie berichten dürfen. Jeder Artikel, jeder Fernsehbericht muss vorher durch eine Zensurstelle. Gefällt dem Militär etwas nicht, wird gekürzt oder es muss umformuliert werden. Reporter, die nicht in einem der vielen Pools sind, können nur von ihrem Hotelzimmer aus Riad berichten. Ihre Informationen bekommen sie von jenen Kollegen, die mit dem Pool an der Front waren oder jene Pressekonferenzen mitgemacht haben, die die Militärs täglich abhalten. Wie hart die Presseaufsicht sein kann, musste jetzt der New York Times-Korrespondent Chris Hedges erfahren. Er hatte Geschäftsleute in Saudi-Arabien interviewt. US-Militärpolizisten nahmen ihn 3 Stunden lang fest und zogen seine Akkreditierung vorübergehend ein. Sein Vergehen, er hatte den Bericht nicht bei den US-Stellen angemeldet. Das Pentagon spricht verständlicherweise nicht von Zensur. Wir wollen, heißt es offiziell, Saddam Hussein keine Geheimnisse verraten und unsere Soldaten vor unbedachten Veröffentlichungen schützen. Seit 4 Wochen versuchen Journalisten in Washington und Riad zu erfahren, wie viele tote Zivilisten es im Irak und in Kuwait durch die Luftangriffe gegeben hat. Wir wissen es nicht, sagen die Militärs. Mir kann doch keiner erzählen, meinte ein US-Kollege, dass sie nach den Angriffen keine Satellitenfotos von den Zerstörungen haben. Da müssen auch Menschen zu sehen sein. Das Verhältnis Presse-Militär war nie gut, erinnert sich der Kolumnist Sidney Schamburg. Aber im Moment treiben es die Offiziere auf die Spitze. Nach Vietnam und Watergate, sagt er, glauben die Militärs in jedem Journalisten einen schlechten Amerikaner zu erkennen. Kritik wird sofort mit Antipatriotismus gleichgesetzt. 13 Zeitungen versuchen derzeit, das Pentagon wegen Einschränkung der Pressefreiheit zu verklagen. Unter ihnen so bekannte Blätter wie Village Voice und Harper's. Die Chancen stehen schlecht. Das Poolsystem hat dazu geführt, dass selbst Korrespondenten sich untereinander nicht grün sind. Als ein britischer Zeitungsreporter sich nicht um den Pool scherte und auf eigene Faust in Kafji recherchierte, wurde er von einem amerikanischen NBC-Fernsehkorrespondenten bei den US-Militärs angeschwärzt. Der Brite hätte fast seine Akkreditierung verloren. Chris Hedges von der New York Times ist kurz davor zu resignieren. Was wir hier täglich vorgesetzt bekommen, sagt er, ist ein großes Nintendo-Videospiel der alliierten Luftstreitkräfte. Wir bekommen fast nur die großen Erfolge zu sehen, aber insgesamt ist es eine riesige Lüge gegenüber unseren Lesern. Die irakische Hilfsorganisation Roter Halbmond meldet 6.000 bis 7.000 durch Luftangriffe getötete Zivilisten. Wir wollten dazu einen Bericht von unserem Korrespondenten Marcel Potin Amman in der jordanischen Hauptstadt haben. Der konnte nur hilflos ablehnen, kein Mensch könne die Zahlen überprüfen, es könne stimmen, aber genauso üble Propaganda sein. Thank you. Vor mir liegt ein Schreiben. Vom Landesamt zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung in Krisenzeiten, LSVBK, an alle Haushalte. Ereignisse in Bagdad. Gemeint ist die Bombardierung eines Schutzbunkers durch alliierte Truppen. Ein Einsatz, bei dem Hunderte von Menschen zu Tode kamen, werden zumindest aktuell verdrängt von einem Ereignis, das sich in den späten Abendstunden in Bonn zutrug. Auf die amerikanische Botschaft in Bonn wurde ein Attentat verübt. Näheres dazu weiß nun unsere Kollegin Christine Heuer. Der Anschlag auf die Bonner US-Botschaft geht aufs Konto der Roten Armee-Fraktion. Davon geht jedenfalls zur Stunde der Sprecher der Generalbundesanwaltschaft Hans-Jürgen Förster aus, nachdem am Tatort ein eingeschweißtes Bekennerschreiben der Terrororganisation gefunden worden ist. Das Schreiben mit dem RAF-Symbol gilt als echt. Inhaltlich werde darin ein Bezug zur US-Golfpolitik und deren Unterstützung durch die Bundesregierung hergestellt. Menschen sind bei dem Anschlag offenbar nicht zu Schaden gekommen. Kurz nach 19 Uhr, so fügt sich der Tathergang bisher zusammen, wurde mit Maschinen oder Langgewehren von der gegenüberliegenden Rheinseite auf das direkt am Fluss gelegene Botschaftsgebäude geschossen. 15 Einschüsse wurden festgestellt, am Tatort im rechtsrheinischen Königswinter 60 Geschosshülsen von 9 mm Stärke gefunden. Augenzeugen berichteten, dass eine Minute lang 5 Salven zu jeweils mehreren Schüssen abgefeuert worden seien. Sowohl der Tatort als auch die US-Botschaft wurden sofort nach Eintreffen der Polizei weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen, zunächst von der Bonner Polizei eingeleitet, dürften inzwischen dem Bundeskriminalamt überantwortet worden sein. Inzwischen gibt es auch erste Reaktionen auf das Attentat. So hat Bundeskanzler Helmut Kohl unmittelbar nach Bekanntwerden des Attentats mit dem US-Botschafter in Bonn, Vernon Walters, telefoniert und ihm sein tiefes Bedauern über den Anschlag ausgesprochen. Die SPD hat ebenfalls reagiert als Partei mit Empörung und Abscheu auf den offenbar terroristischen Anschlag auf die Bonner US-Botschaft. Und Vernon Walters selbst, der Botschafter, hat sich sehr zufrieden mit der schnellen Reaktion der deutschen Polizei gezeigt. So viel zunächst hierzu aus Bonn, damit zurück nach Köln. Vielen Dank, Christine Heuer. Und nun zum Krieg am Golf. Seit Wochen versuchen die Militärstrategen aus dem Weißen Haus, die Schrecken des Golfkriegs, die Zahl seiner Opfer, die Toten also, aus dem Bewusstsein zu verbannen. Sei es durch die Zensur oder durch die Versicherung, es würden nur militärische Ziele angegriffen. Dass dem nicht so ist, weiß man spätestens seit heute. Augenzeugen aus Bagdad berichteten, dass alliierte Truppen gezielt einen Schutzbunker der irakischen Bevölkerung bombardiert hatten. Einige hundert Menschen kamen dabei nach irakischen Angaben ums Leben. Im Weißen Haus stellten sich die Verantwortlichen zunächst unwissend, um später das vermeintliche Ziel, den Bunker also, als militärisches Objekt darzustellen. Wir werden gleich noch darauf eingehen. Weitere Themen dieser Sendung sind die Tagung des UN-Sicherheitsrates, der Besuch von Außenminister Genscher in Syrien, der traditionelle Aschermittwochsempfang der CSU und der Blitzbesuch des Wirtschaftsministers in Moskau. Unter anderem folgt noch ein Beitrag über den Verteidigungspakt zwischen Slowenien und Kroatien. Zum Ende der Sendung der Bericht von der Börse und die Presseschau. Inzwischen haben sowohl der Sprecher des Weißen Hauses, Marlin Fitzwater, als auch Verteidigungsminister Cheney Zweifel daran zurückgewiesen, dass es sich bei dem bombardierten Bunker tatsächlich um ein militärisches Gebäude handelt. Brigadegeneral Richard Neal, Sprecher des US-Oberkommandos in Riad, äußerte sich dazu am Abend so. We knew it was a military target, a military bunker, you know, during the workup to the actual execution of the air campaign. Wir wussten, dass es sich um ein militärisches Ziel, einen militärischen Bunker handelte, schon seit der Vorbereitungsphase für die Luftangriffe. Wir haben zwar keine Aktivitäten aus dem Bunker festgestellt, außer in den letzten 2 Wochen. Plötzlich, vielleicht als Ergebnis der Luftangriffe, haben sie ihre Aktivitäten verlagert. Während der letzten 2 Wochen wurde dies eine Kommando- und Kommunikationseinrichtung. Deshalb kamen sie auf die Zielliste. Es war eine aktive Kommandoeinrichtung. Sie wurde zur Kommunikation mit der Führung genutzt, von der Infrastruktur der Streitkräfte und war ein legitimes Ziel. Es wurde angegriffen und getroffen. It was a legitimate target and it was struck. Soweit Richard Neal. Und so sah der Tag am Golf aus. Ein Bericht von Marcel Pott. Einer der blutigsten Angriffe der Alliierten auf einen Luftschutzbunker in Bagdad hat nach Berichten westlicher Journalisten Hunderte von Opfern, darunter zahlreiche Frauen und Kinder, gefordert. Zum Zeitpunkt des Angriffs sollen sich nach Aussage von Augenzeugen bis zu 1000 Zivilpersonen in der Anlage aufgehalten haben. Viele der Opfer wurden bis zur Unkenntlichkeit entstellt und verstümmelt, weil offenbar 2 Raketen nach Durchschlagen des Stahlbetondaches im Innern der Räumlichkeiten explodiert sind. Der irakische Gesundheitsminister Said bezeichnete diese bisher tragischste Katastrophe des Golfkrieges als einen kriminellen Akt, der unterstreiche, dass die USA und ihre Alliierten es vorsätzlich auf das Leben unschuldiger Zivilisten im Irak abgesehen hätten. Ein amerikanischer Militärsprecher in Saudi-Arabien behauptete hingegen, dass der getroffene Luftschutzbunker eine militärische Kommandozentrale gewesen sei. Die Anwesenheit einer so großen Anzahl von Zivilisten, vor allem der Frauen und Kinder, konnte der US-General allerdings nicht erklären. Fest steht, dass die verheerenden Auswirkungen dieses Luftangriffes die Darstellung des irakischen Regimes stützen. Die Alliierten bombardierten gezielt Wohngebiete und Bevölkerungszentren im Irak und handelten somit außerhalb des Mandats der UN-Resolutionen zur Befreiung des besetzten Kuwait. Der sowjetische Sonderbotschafter Primakov, der am Dienstag in Bagdad mit Saddam Hussein zusammengetroffen war, ist inzwischen auf dem Landwege im Iran eingetroffen. Primakov will die iranische Führung über seine Gespräche in Bagdad unterrichten. Der sowjetische Diplomat hatte Saddam Hussein eine Botschaft von Präsident Gorbatschow übermittelt. Aus sowjetischen Diplomatenkreisen in der Region verlautete, der Kreml versuche, den irakischen Herrscher davon zu überzeugen, dass der einzige realistische Weg zur Beendigung des Krieges in der Aufgabe des besetzten Kuwait bestehe. Laut Radio Bagdad hat Saddam Hussein den sowjetischen Sonderbotschafter wissen lassen, er sei zum Wohle des Friedens zur Zusammenarbeit mit Moskau bereit. Konkrete Schritte könne der Irak jedoch erst unternehmen, nachdem die Alliierten den Luftkrieg eingestellt hätten. Kuwait blieb in der Erklärung von Saddam Hussein unerwähnt, was darauf hinweist, dass er gegenwärtig nicht daran denkt, das annektierte Emirat als Preis für den Frieden zu räumen. Primakov hatte auch auf der Hinreise nach Bagdad in Teheran Station gemacht, wo man sich erst kürzlich darum bemüht hatte, eine Vermittlung zwischen den USA und dem Irak einzuleiten. Saddam Hussein hatte der iranischen Initiative aber die kalte Schulter gezeigt, weil Teheran seine guten Dienste zur Herbeiführung eines Waffenstillstandes von der öffentlich zu erklärenden Bereitschaft des Irak abhängig gemacht hatte, das besetzte Kuwait zu räumen. Unterdessen hat auch Bundesaußenminister Dietrich Genscher in Syrien seine diplomatischen Gespräche über eine neue Friedensordnung nach dem Krieg fortgesetzt. Nach Kairo wurde Genscher auch in Syrien mit offenen Armen empfangen. Kein Wunder, denn auch der syrische Diktator Hafiz al-Assad kann mit Wirtschaftshilfe aus Bonn rechnen. Weitere Informationen zum Treffen des Außenministers mit seinem syrischen Amtskollegen Hans-Friedrich Wilhelm Kramer. Auch Syrien geht jetzt davon aus, dass zu einer Friedensregelung im Nahen Osten das Existenzrecht Israels gehört. So sagte es Außenminister Genscher heute Nachmittag in Damaskus nach einem Gespräch mit dem syrischen Außenminister Farouk al-Sharra. Krieg am Bildschirm, der in Berlin in der Akademie der Künste diskutiert wurde, sollte an diesem 13. Februar das Gedenken an Dresden nicht vergessen werden. Heute, am 46. Jahrestag, ist von den Flächenbombardements auf Kuwait die Rede. Wie sagte Gerhard Hauptmann damals, als er den Angriff auf Dresden miterlebte? Wer das Weinen verlernt hat, der lernt es wieder beim Untergang von Dresden. Die Opfer im Nahen Osten werden es für ihre Heimat ähnlich empfinden. In Berlin hatte die Abteilung Film und Medienkunst zu einem Forum eingeladen, um über die Darstellung des Kriegsgeschehens in den Medien zu diskutieren. Moderator war Heiner Müller. Er schlug eher skeptische Töne an. Der Friede, so sagte er, war immer nur eine Idee. Die Wirklichkeit war immer Krieg. Damit stieß er auf Widerspruch. Nicht nur bei den Podiumspartnern, darunter wie immer provokativ Robert Jung, sondern auch beim Publikum. Caroline Neubauer berichtet. Trommelwirbel, eine kleine Prozession schreitet auf das Podium der Akademie zu. Eine Bahre, auf ihr ein Fernseher mit blutigen Verbänden verklebt. Der Leiter des Happenings erklärt, diese Videoskulptur sei ein konzeptioneller Vorläufer einer Aktion, die bei den Filmfestspielen geplant sei. Live is live, stimme nicht mehr. Film, Fernsehen und Video hätten das Leben überholt. Es sei ein System, das nur sich selbst Reverenz erweise. Und die Zuschauer möchten, wenn sie schon kein Mitleid mehr mit sterbenden Menschen hätten, wenigstens Mitleid mit diesen blutenden, schwer verwundeten und sterbenden Fernsehern haben. Die Stimmung war sofort aufgedreht und gut, zu gut, wie sich bald herausstellen sollte, denn mit dem hochemotionalisierten Klima kam selbst ein so cooler, nicht auftrumpfender Moderator wie Heiner Müller schlecht zurecht. Ehe er das Wort im Podium gab, setzte er einen ersten kleinen Akzent, indem er behauptete, der Frieden ist nur eine Idee, die Wirklichkeit war immer Krieg, so wie der Kommunismus nur eine Idee war, nie Realität. Zweifeln fragte er, was würde vollständige Information bewirken, und betonte noch, er glaube nicht an moralische Appelle. Mit diesem Unglauben schien er sich ziemlich allein zu befinden. Der Saal konnte den Sinn einer solchen Behauptung gar nicht verstehen, aber auch das Podium folgte ihm darin nur bedingt. Robert Jung konnte mit seinen Appellen die meisten Punkte machen, die lauteten, zunächst einmal eine Gegenöffentlichkeit bilden, dies genüge aber nicht, da die alternativen Medien zu wenig Durchsetzungskraft hätten. Die Taz allein mache noch keinen Sommer, zumal sie sich auch immer mehr anpasse. Die nächste Möglichkeit sei, innerhalb der Medien eine Opposition zu ermöglichen. Dafür müssten, wie im Parlament, die Mittel bereitgestellt werden. Die Waffe, die das Publikum in der Hand habe, sei unterdessen der Boykott bestimmter Sendungen, vor allem der Tagesschau. Die Journalisten wurden zur freiwilligen Zensur aufgefordert. Da die Informationen zensiert seien, sollten sie Schweigeminuten senden oder schwarze Balken über die Bilder legen, um das Ausmaß der Manipulation deutlich zu machen. Hafgemeier und Thebrath von der ARD waren beide damit nicht einverstanden, aber über die Art der Berichterstattung differierten auch sie. Thebrath plädierte dafür, mehr die Opfer zu zeigen. Der Kollege Schröder im Irak versuche das bei aller Zensur. Hafgemeier zweifelte am Erfolg in Anführungsstrichen solcher Berichterstattung. Er selbst hatte die Leichen der in Salvador ermordeten Jesuitenpatres gezeigt und keinen Menschen habe dies aufgeregt. Oder eben ja, Sie, die Sie hier sitzen, sonst niemanden. Einige Tote mehr auf dem Bildschirm würden das europäische Bewusstsein kaum verändern. Auch der Soziologe Krippendorf war der Meinung, das Abbilden von Elend reproduziere nur, die Welt ist schlecht. Mittlerweile war die Diskussion schon nicht mehr zu bändigen. Schreiend, kreischend meldeten sich Zuhörer zu Wort, rissen sich das Mikrofon aus der Hand, forderten die beiden anwesenden Redakteure auf, zurückzutreten. Man wolle selbst das Fernsehen übernehmen. Das Fernsehen sei sowieso an allem schuld. Nun versuchte der Filmer Lilienthal, Jude und Südamerikaner, ein Plädoyer für die deutsche Berichterstattung durchzubringen. Er beklagte, dass ein großer Teil der Versammelten so täte, als ob die Gegner in den öffentlich-rechtlichen Anstalten säßen. Regelmäßig bei Podiumsdiskussionen werde protestiert, aber niemand richte seinen Protest an die, die die Macht ausübten, denn Redakteure, Inseratenabteilung und Intendanz säßen ja nicht alle im gleichen Boot. Der amerikanische Oberkommandierende der alliierten Truppen am Golf, General Schwarzkopf, hat heute indirekt die Bombardierung eines Bunkers mit angeblich mehreren hundert Zivilisten in Bagdad gerechtfertigt. In einem amerikanischen Fernsehinterview sagte Schwarzkopf, die Iraker wüssten gut, dass die Alliierten nicht wahllos Bomben auf zivile Ziele abwürfen. Deshalb verlegten sie jetzt ihre Flugzeuge in Wohngegenden, ihre Hauptquartiere in Schulen oder Hotels und postierten Kanonen auf den Dächern von Hochhäusern. Die Alliierten seien von der Genfer Konvention voll gedeckt, wenn sie derartige Ziele angriffen, betonte Schwarzkopf. Mehrere führende US-Militärs versicherten, die militärischen Angriffsziele würden ständig überprüft, um Opfer unter der Zivilbevölkerung auszuschließen. In der saudi-arabischen Garnisonsstadt Hafr el-Baten entstand bei einem irakischen Angriff mit zwei Scud-Raketen am Mittag nach Rundfunkberichten lediglich Sachschaden. Die amtliche iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete, bei einem Angriff der Alliierten auf ein Telekommunikationszentrum in einem Vorort Bagdads seien gestern Abend 30 Zivilisten getötet und 15 verletzt worden. Was nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse in Bagdad geschah und wie die arabische Welt heute darauf reagierte, fasst Willi Stoll zusammen. Was zeigen die Fernsehbilder aus Bagdad? Schilder, die auf einen Bunker hinweisen, auch in Englisch. Im Inneren Schilder wie Entstrahlungsraum oder Zivilbunker, Ministerium für Zivilverteidigung. Einen General und einen Luftschutzwart, die betonen, es sei ein ausschließlich ziviler Bunker gewesen. Bilder von Toten, darunter auch Kinder. 64 Tote sind nach letzten offiziellen Mitteilungen von Radio Bagdad geborgen. Rund 500 sollen es insgesamt sein. Die Tragödie bestimmt die heutige Diskussion im UN-Sicherheitsrat. Die Alliierten sagen mit großer Bestimmtheit, wir besitzen die Bauunterlagen. Der zunächst zivile Bunker wurde 1985 zu einem militärischen Kommunikationskomplex ausgebaut, sogar gegen die elektromagnetischen Störungen bei einem Nuklearangriff gehärtet. Seit zwei Wochen sei der Bunker als Kommunikationsanlage aktiviert. Ein eindeutig militärisches Ziel, sagen die Alliierten. Belege dafür wurden jedoch bisher nicht vorgelegt. Aus dem Pentagon hieß es heute Nachmittag jedoch auch, wir hätten den Bunker nicht angegriffen, hätten wir gewusst, dass man hier auch Zivilisten unterbringt. Was sind Fakten, was ist Propaganda? Bunker für Zivilisten werden mit freien Zugangswegen gebaut. Um den in Bagdad sind Stacheldraht bewehrte Zäune zu sehen. Offenbar frühere Zugänge wurden mit Eisengittern versehen. Ein US-Militärexperte hat anhand von Bildern aus dem Inneren des Bunkers darauf hingewiesen, dass außerordentlich viele Kabelstränge an den Decken verlaufen. Sehr viel mehr, als man zur Versorgung eines Schutzbunkers für Zivilisten braucht. Die Alliierten erklären, man habe intensive militärische Nutzung des Bunkers festgestellt. Jedoch nicht, dass sich in dem Komplex Zivilisten aufhalten. Dies deutet auf elektronische und Satellitenspionage hin, ohne dass Agenten am Boden den Komplex beobachtet haben. Ein Versehen war das Bombardement nicht, auch kein daneben gegangener Angriff, sondern ein präziser gewollter Schlag. Die Alliierten sagen, sie wussten nichts von den Zivilisten, unterstellen, dass das irakische Militär sie bewusst, um sich hinter ihnen zu verstecken, in einem Militärkomplex untergebracht hat. Die These ist glaubhaft, weil die Folgen eine menschliche Tragödie sind, die politisch schwer...